Der Vorsitzende der Frelimo und Präsident der Republik Mosambik, Philippe Jacinto Nyusi, widmete dem Genossen Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas und erstem Vorsitzenden des Verteidigungskomitees der Demokratischen Volksrepublik Korea ein Geschenk. Der Leiter der Delegation und Generalsekretär der Frelimo, Eliseu Joaquim Machaba, der zu Besuch in der DVRK weilt, übergab am 27. Mai dem Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretendem Vorsitzenden des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Choi Jong-hee, das Geschenk für Genossen Kim Jong-un.